In der Gralslegende aber hat Arthur die Liebe noch nicht verwirklicht und kann mit Gwenhyfer, seiner Frau, kein Kind der Liebe zeugen. Der Versuch, diese Aufgabe an Lancelot, seinen Freund und Lieblingsritter, zu delegieren, bringt das Thema erst so richtig ans Licht, weil beide sich dabei verlieben. Obendrein hat er schon den Schattensohn Mordred unwissentlich mit seiner Schwester in einer Einweihungsnacht gezeugt, von dem er nichts weiß und der seinen Schatten verkörpert. Am Ende vereint er sich mit ihm, jedenfalls in dem wundervollen Film Excalibur von John Boorman, in einer Todeshochzeit. Damit haben ihn seine Vergangenheit und sein Schatten eingeholt. Die unerlöste Liebesthematik aber hat ihn zu Fall gebracht. Diesen Mythos des Entwicklungsweges finden wir abgewandelt in allen Kulturen. Und immer und überall haben Menschen von dem guten König oder Anführer geträumt, der in seiner Mitte ruhend, selbstverwirklicht eins ist, mit allem und allen, mit seinem ganzen Land. In der so völlig andersartigen japanischen Kultur gibt es die archetypisch ähnliche Geschichte von Akira Kurosawa, in Kagemusha verfilmt und verewigt. Der große Führer Shingen fällt und sein bestechend ähnliches Double, Kagemusha, in Wirklichkeit ein einfacher Dieb, springt über Jahre für ihn ein. Er lernt das Muster des Sonnenprinzips und sagt am Ende wichtiger Besprechungen nur den einen Satz: Shingen, der Berg, bewegt sich nicht. Mit diesem in der Mitte des Reiches ruhenden Pol des bewussten Nichthandelns lässt sich Frieden für lange Zeit erhalten. Aber tatsächlich stimmt auch hier etwas nicht. Und wie alles, was noch nicht stimmt, noch nicht vollständig und erfüllt ist, fliegt es irgendwann auf. Shingens königliches Pferd erkennt den Schwindel, wirft den falschen König ab und der Schwindel fliegt auf. Shingens ehrgeiziger Sohn übernimmt und beginnt bald einen alles vernichtenden Krieg. Ähnlich wie Shingen verfuhren die alten Ärzte, wie noch mein Großvater, die unter dem Motto Nil nocere, Hauptsache nicht schaden, vielfach nichts machten und so viel erreichten. Überhaupt trägt die Medizin im Namen noch dieses alte Ziel der Mitte, wie auch die Meditation. Vor allem geht es bei beiden darum, in die Ruhe der Mitte einzutauchen, weswegen das Heilmittel auch Remedium, lateinisch für zurück, gleich Re, zur Mitte, Medium hieß. Auch in der Medizin sind die Zeiten, wo es noch darum ging, die Patienten in ihre Mitte zurückzubringen, lange vorbei. Heute sind die Patienten vielfach außer sich und durch den Wind. Sie leiden in ihrer Hektik, aus Sicht der alten chinesischen Medizin, die im Reich der Mitte selbstverständlich dieselbe immer im Auge hatte, auch vornehmlich an der Windkrankheit. Wie das Herz als Mitte des Blut- und Energiesystems gehört das Auge als Sonnensymbol hierher. Wie Goethe so unerreicht formulierte: Wäre das Auge nicht sonnenhaft, nie könnt die Sonne es erblicken. Als Spiegel der Seele, in dem Verliebte sich nicht satt sehen können, gehört das Auge zugleich zum Mondprinzip. Moderne Geldmogule wie die Rockefellers und Rothschilds geben sich bewusst nicht mehr als Sonnenkönige, obwohl sie wie die Fugger über ihr Geld an ihre ungeheure Macht kamen. Die Bevölkerung aber ahnt noch etwas von diesem durch sie in unerlöster Weise verkörperten Sonnenprinzip. Und Verschwörungstheoretiker geben ihnen aus dieser Sicht die Schuld an allem. Vergleichsweise moderne Geldmogule wie Bill Gates und Warren Buffett geben sich als Philanthropen, Menschenfreunde, die die Hälfte ihres sagenhaften Vermögens spenden wollen. Bis heute hat Vermögen sprachlich mit dem zu tun, was einer vermag. Gates ist König von Microsoft, ein IT-Guru, der den IBM-Konzern geschickt über den Tisch zog. Buffett ist der Börsenguru und König der Spekulanten. Beide wollen offensichtlich etwas von ihrer Geldfülle wieder zurückgeben oder jedenfalls loswerden, auf sozial anständige und vielbeachtete Weise. Wahrscheinlich auf dem eigenen Weg zu mehr Erfüllung entwickeln sie die schon besprochene demonstrative Großzügigkeit. Wie nah dieser am Schattenprinzip jeweils ist, zeigt sich an den Impfskandalen der Gates-Stiftung, die mittlerweile zu einem der weltweit größten Impfstoffhersteller wurde. Ganz abgesehen von der generellen Impfproblematik, die allein schon genug Schatten beinhaltet, wird ihm unterstellt, statt Menschenleben zu retten, er die Weltbevölkerung auf diese Art dezimieren zu wollen. Die indische Regierung soll schon gegen seine Stiftung klagen. Eine gutbürgerliche Variante, mit Gold und Geld umzugehen, die ich zu Hause erlebt habe, lautet: Über Geld redet man nicht, das hat man. Und deswegen kann man sich mit wirklich Wichtigem wie Humanismus, Bildung und Gutmenschentum beschäftigen. Für die heutigen Sonnentypen bedeutet Geld vor allem Macht, Ansehen und ist Abbild von Ruhm und Ehre. Es soll Fähigkeiten, Vermögen, Kreativität und Talente verkörpern. So wird die Fülle des Geldes zur Darstellung von Größe und Stärke und verleiht Selbstbewusstsein. Der archetypische Sonnentyp kann viel einsetzen und einbringen, um sich Reichtum und Luxus zu schaffen und sein Ego zu stärken und aufzuplustern. Sein Problem ist, dass letzte Erfüllung nur über das Gegenteil, die schon erwähnte Auflösung des Ego im Selbst, erreichbar ist. Bekommt der Prozess der Ego-Aufpolsterung durch Vermögen eine Eigendynamik und steht gar kein echtes Vermögen dahinter, sondern Dinge wie Spekulation und andere Tricksereien, zu denen kaum eine Seele stehen kann, wird es gefährlich. Geld und Vermögen, die zum Selbstzweck werden, entwickeln rasch die Tendenz, das Schattenprinzip heraufzubeschwören. Wo sich alles nur noch um das eigene Geld- und Genussleben dreht, bleibt der ganze Rest auf der Strecke und die Fülle weit entfernt von Erfüllung. Wir haben alle, wie mit allen anderen, auch mit dem Sonnenprinzip zu tun. Unsere Sonne bestimmt allerdings mit unserem Tierkreiszeichen unseren primären Platz und unsere erste Aufgabe im Entwicklungskreis. Die Sonne ist von jenem Prinzip oder Zeichen gefärbt, in dem sie ein Leben lang steht. Von hier aus kann sie sich die anderen Felder des Entwicklungskreises erobern und ersiegen, erlieben, ertasten und erfassen, erspüren und erfühlen, erleben, erklären, ersehnen und erhören, erpressen, erfahren, erkennen, erstehen, erfinden, erahnen und erschwingen. Herausforderung und Lernaufgabe liegt wiederum gegenüber im Entwicklungskreis, in der Entpolarisierung des Uranus-Prinzips. Dort geht es nicht mehr darum, Zentrum der Welt zu werden, sondern im Gegenteil, beide Pole der Wirklichkeit zu sehen und das Ganze mit Distanz, sozusagen aus der hohen Perspektive des Himmelsgottes Uranus. Und vielleicht sogar über sich selbst zu lachen oder wenigstens zu schmunzeln. Wer frei und großzügig über sein eigenes Vermögen im Doppelsinn verfügen kann, wird im übertragenen Sinn zum König der Welt, statt zum Sklaven seines Goldes und statt Ehrgeiz in Ehren Großzügigkeit leben. Fragen an mich selbst. Wo stehe ich zwischen Ego und Selbstverwirklichung? Wie wichtig ist mir mein Glanz, meine Wirkung auf andere? Wo sehe ich meinen Platz und zu welchem Zweck und Ziel? Wie wichtig ist mir meine Mitte und in ihr Ruhe zu finden? Wie wichtig ist mir die richtige Medizin? Und meine Meditation? Meine Selbstverwirklichung? Wie viel Güte und Großzügigkeit lebe ich?